Alexandra, willkommen zur 16. Ausgabe des Greifenklau-Podcasts, der einzige Podcast, auf den noch Grime stolz hilft. Heute wieder mit Angrim und mit mir. Genau. Und es soll heute wieder um die Hannover Spiel gehen. Und es war die 20. Hannover Spiel. Und wir hoffen, dass die Episode diesmal etwas pünktlicher erscheint im Nachfeld der Con und nicht im Vorfeld der nächsten Con. Ja, das sollten wir schaffen. Ja, du warst ja letztes Jahr auch da. Genau. Und jetzt ist dir denn im Vergleich zu letzten Jahr gefallen? Ich fand letztes Jahr schon sehr, sehr gut. Und auch dieses Jahr war ich wieder positiv überrascht. Es war noch mehr los als beim letzten Jahr. Warst du eigentlich letztes Jahr deine erste Hannover Spiel? Ja. Ja. Für mich war es ja auch die erste seit langem. Ich war schon 2-3 Mal auf Hannover Spiel, aber dann lange nicht mehr. Und ich muss sagen, die letzte hat mir auch richtig gut gefallen und diese aber auch wieder. Also das ist wirklich eine, was es eigentlich heutzutage gar nicht mehr gibt, dass du nicht konntest noch dazu gewinnen. Hast du vorhin gerade noch berichtet. Ja, wie im Tannelorn wurde geschrieben, dass seit 15 Jahren die höchste Besucherzahl da war, knapp 800 Leute. Das ist natürlich für eine Con eine richtig große Menge, wenn man das zum Beispiel mit der Conventus vergleicht, die hat dieses Jahr, glaube ich, knapp 150 Besucher gehabt wohl. Ja. Also die Relationen sind da ja schon. Ja, ich meine, sicherlich ist die Nordcon zum Beispiel noch größer, aber man merkt doch, dass der Trend eher dahin geht, dass die Cons schrumpfen, obwohl sehr erfreulich, dass auch viele neue kleine Cons aus dem Boden sprießen. Ich meine, bei uns in der Region gibt es ja schon lange eben die beiden etwas größeren Veranstaltungen mit Conventus Leones und Hannover spielt. Aber insofern ist es auch schön, dass ein Convention noch wächst, statt auch vor sich hin zu vegetieren. Wobei ich jetzt keinen Urteil über die Conventus Leones abgeben kann, weil da war ich gar nicht. Ich auch nicht, ich habe es auch nur gelesen. Also leider war das Wochenende voll. Aber man muss auch sagen, bei der Hannover Spiel waren dieses Jahr ja neben den wie immer sehr interessanten Spielrunden aus allen möglichen Bereichen auch sehr viele Gäste vertreten, die für eine Con dieser Größe schon beachtlich sind. Ja, auf jeden Fall, also das fand ich auch sehr ungewöhnlich. Es war natürlich das Jubiläum, die 20. Con, und insofern stand es auch unter dem Motto Convention Royale. Im letzten Jahr war ja das Motto, glaube ich, Apokalypse. Genau, das Ende naht. Auch die Tasse von dir. Ah ja, apropos Tasse, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ja, jedenfalls, insofern hat man sich zum Jubiläum wirklich einiges gegönnt. Pegasus war ja sozusagen Premium-Partner. Die feiern ja auch ihr 20-Jähriges dieses Jahr. Ja. Oder haben gefeiert. Premium-Partnerschaft gemerkt, sag ich mal. Und ja, es war wieder erfreulich viel los. Ja, fangen wir vielleicht durchaus mit den Spielrunden an. Ja. Dann kann ich gleich mit meiner ersten Spielrunde anfangen. Die ist nämlich gleich ausgefallen. Das macht das Ganze einfacher. Eigentlich wollte ich nämlich, es war schon relativ viel ausgefüllt, deswegen habe ich mich für Barbarians of Lemuria entschieden mit einem DSA-Abenteuer. Aber irgendwie ist der Spieler da nicht aufgetaucht und lustigerweise schrieb noch jemand am Vorabend in Tannenlohren, dass er es leider nicht schafft, aber der Orga schon eine E-Mail geschrieben hat. Naja, kurzum, ich hatte einen Volltreffer gelandet, es war nämlich genau diese Runde. Aber es war gar nicht so schlimm, weil ich da ein bisschen über die Con gezogen bin und Gelegenheit hatte, mal die ganzen Aufsteller zu begutachten und so weiter. Was jedenfalls noch interessant ist, dass tatsächlich alle Spielrundenplätze ausgebucht waren, die sich auch für Barbarians of Lemuria eingeschrieben hatten, wollten. Da kam dann irgendwann ein Shadowrun-Spielleiter, verzweifelt auf der Suche nach einem Tisch. Zwar gab es da noch zwei freie, aber von der Orga kam die Information, dass quasi nichts mehr frei ist. Ja, nachdem sich dann herausstellt, dass unser Spielleiter nicht mehr auftaucht, haben die sich dann kurzhand den Shadowrun-Spielleiter rekrutiert. Aber ich muss sagen, das wäre dann nichts für mich gewesen. Deswegen bin ich ein wenig rumgezogen. Ja, also jedenfalls waren dann demnach tatsächlich alle Spielrundentische mit Spielrunden belegt, schon im Vorfeld. Das ist und im Nachhinein sozusagen als quasi dazugekommener Spielleiter konnte man gar keinen Platz mehr ergattern. Es waren aber am Samstagmorgen waren relativ viele Spielrunden noch quasi, die ja per Handzettel ausgefüllt wurden. Ja. Ja gut, dann muss das ab einer gewissen Zeit dann gewesen sein. Ja, aber es war dann wahrscheinlich relativ fix, weil als ich reinging, war halt auch schon, glaube ich, ja, das Maximum an Zetteln irgendwie da ja, an der Wand verteilt. Genau, die Organisation der Hannover spielt ist ja auch in dem Punkt ganz angenehm. Man stellt sich ungefähr eine Stunde vorher, kann man sich in so Runden einschreiben. Man stellt sich an, kriegt einen kleinen Aufkleber, den man dann ins Feld klebt. Und dadurch ist halt auch gewährleistet, dass man auf anderen Runden oft hat, dass auf dem Zettel fünf Slots sind, aber 10 Namen eingeschrieben sind, drunter und drüber. Und ja, dann hat man als Spieler natürlich auch ein Problem. Das ist doch bei der Hannover spielt sehr... Ja, das Problem bei der Hannover spielt dabei ist aber, dass der Ort zum Eintragen ja direkt neben den Brettspielern erstmal ist. Das ist immer ein bisschen eng. Ja. Und dann sich quasi ja morgens und nachmittags oft eine Schlange bildet und dadurch der gesamte schon relativ eng gegangen ja, ja nochmal verengt wird, weil gerade also um 16 Uhr, als ich mich dann auch eingetragen habe für eine Spielrunde, ging die Schlange bis hinten zur Cafeteria quasi und da waren ja auf beiden Seiten Ständen, ich glaube von der Redaktion Fantastik war auf der linken Seite und rechts war der Manticore. Redaktion Fantastik war in der Cafeteria selber. Ich glaube, es war der Stern, was du meinst. Ja, nun ja. Und da standen die Leute ja auch lang, aber es war ja trotzdem noch... Von der Enge her ist es natürlich sensationell eng gewesen, das stimmt. Ich glaube, da habe ich auch gelesen, dass man da für nächstes Jahr sich was anderes überlegen möchte. Ja, vom Platz her ist halt doch insgesamt das Gebäude relativ klein. Ne? Aber das sind sehr, sehr enge Gänge, ja. Die Räume an sich, wo die Showrunden stattfinden, vielleicht bis auf den Tanzsaal, der oben ist, ganz schön. Im Tanzsaal halt leider nur Holzbänke, die für den Rücken nicht so angenehm sind. Sensationell waren diese Tische mit den Matten drauf. Also mit so Yogamatten drauf. Also runde Tische, da hat man die Yoga-Matten draufgelegt, die halten natürlich, also ja, man kann darauf spielen, aber es ist schon, also wenn man da mit Miniaturen spielt oder würfeln will, dann ist es nicht ganz leicht. Und so zweite Runde ist dann so geschrumpft, dass wir dann auf den kleinen runden Tischen gespielt haben, das ging dann natürlich und die Matte einfach runtergenommen hatten. Ja, ihr wart glaube ich zu dritt bei deiner zweiten Spielrunde. Ja, Mitspieler da. Mitspieler, genau. Ja, genau. Kannst du ja auch erstmal dazu noch was sagen? Machen wir das? Zur zweiten Runde? Ja. Ja, genau. Vorweg vielleicht noch. Genau, ich habe dann die ganzen Aussteller besucht. Gehen nochmal kurz durch, wer denn da war. Pegasus natürlich. Da hatte ich dann auch die Gelegenheit genutzt, beziehungsweise wurde freundlich eingeladen zu Die Zwerge, dem Brettspiel. Da hatte ich im Vorfeld eher Negatives zugehört. Oder potenziell. Also sagen wir mal neutral bis negativ, aber ich muss sagen, es hat mich doch die Proberunde überzeugen können. Einzige Kritik vielleicht, dass es relativ einfach war. Aber gut, ich habe es mittlerweile schon eine Proberunde auf höchstem Schwierigkeitsgrad gespielt. Man kann das natürlich anpassen. Also das geht auch deutlich schwieriger und interessanter. Das ganze Spiel ist halt kooperativ. Die Orks, Trolle und Elfen fallen ins Zwergenreich ein. Man selber spielt einen der 5 Romanhelden aus Markus Heids Zwergenuniversum. Ich glaube, insgesamt gibt es 4 Romane. Ich glaube auch. Genau kenne ich mich da nicht aus. Den ersten habe ich ja ich auch mal irgendwann gewonnen auf RPC und dann sogar gelesen. War jetzt auch nicht schlecht. War aber auch keine hohe Kost. Aber gut, wer Zwerge mag, der war schon völlig okay als Buch an sich. Ja, jedenfalls das Brettspiel. Dann hat dann so ein bisschen Pandemie-Mechanik. Immer wenn 4 Armeen sozusagen durch ein Tor einfallen, also auf einem Hexfeld stehen, dann poppen sie auf. Also dann wird ein Marker gezogen und geguckt, in welche Richtung der Hauptstrang der Armee weiterzieht. Und zu beiden Seiten gehen dann immer 2 Armeen ab, wenn diese schon auf dem Feld liegen. Ja, und so füllt sich das Brett nach und nach mit feindlichen Armeen und sie hinterlassen halt totes Land. Ja, und es wird immer schwieriger für die Zwerge, ihre kleinen Questen zu machen. Ja, man muss quasi eine Liste von oder eine Reihe von Questen abarbeiten. Das kann sein von, dass man irgendwelche bestimmten Orte besuchen muss, dort Handwerksproben erledigen muss oder dass man von mir aus einen Ort befreien muss von den Alben oder von den Trollen. Und neben diesen Hauptquesten, die es sozusagen durchzuarbeiten gilt, bis zur finalen Queste, der man dann gewonnen hat, gibt es dann auch noch viele kleine Aufträge, wovon immer drei aufgedeckt sind. Und die bringen halt Boni, wie zum Beispiel einer der Rekrutierungswürfel wird nicht mitgewürfelt, also es kommen keine neuen Orks in der nächsten Runde oder man kriegt Ausrüstung dafür oder darf ich dann irgendeine kleine Belohnung, kann Lebenspunkte heilen und so weiter. Ja, und das ist insgesamt doch eine nette Mechanik. Jeder, ja, es gibt immer so den Kämpfertypen, der dafür sorgt, dass die Armee ein bisschen zurückgedrängt werden oder diese Kampfaufträge übernimmt. Dann gibt es den Handwerkertypen, der kann dann zum Beispiel den Rat der Zwerge gut beeinflussen, was einem dann wieder Vorteile bringt. Ja, und vielleicht mal ganz kurz dazu. Man spielt sozusagen gegen die Zeit. Man hat einen Marker, den man jede Runde weiterzieht. Und der Marker signalisiert auch gleichzeitig, durch welches Tor sozusagen neue Armeen kommen. Oder der Rat der Zwergemarker wird sozusagen wieder zurückgesetzt, sodass es vielleicht auch zu negativen Auswirkungen kommt. Und als drittes werden noch sogenannte, also quasi Gefahren eingemischt in den normalen Auftragsstapel. Die sind dann halt deutlich gefährlicher, beziehungsweise wenn man sie halt nicht abarbeitet, gibt es negative Konsequenzen. Also von mir aus legt man da drei Alben drauf oder man muss drei Alben besiegen und wenn das nicht geschieht und die Karte wird weggenommen, dann wird alles Land, wo Alben sind, zu Totenland. Das kann halt auch sehr schnell negative Konsequenzen haben. Ja, also kurzum, als kooperatives Spiel fand ich es sehr gelungen, halt mit schöner Fantasy-Thematik. Mir wurde gesagt, dass es das Herr der Ringe Kartenspiel hat ähnliche Elemente, das soll auch sehr gut sein. Und dann gibt es noch, ich glaube, Legenden von Andor heißt das, eben das kooperatives Fantasy-Spiel. Soll auch sehr ähnlich sein, gefällt manchen besser. Andere finden das wesentlich schlechter, weil auch eindimensionaler, nicht das Wort Railroadiger zu benutzen. Das hat irgendwer auch so beschrieben. Das habe ich aber beides noch nicht gespielt, werde ich sicherlich auch nochmal nachholen. Ja, das war die Zwerge. Genau, dann war zum Beispiel auch Erbenstern da, mit dem man sich immer nett unterhalten kann. Die mittlerweile auch schon 10 CDs oder 11 CDs haben. Wahnsinn. Redaktion Fantastik mit Sherlock Holmes. Ich habe mir da unter anderem noch angeguckt, dieses polnische Steampunk-Rollenspiel. Wolsung heißt es, genau. Ja, ich habe da irgendwie noch. Von der Redaktion Fantastik mir das. Also ich habe eigentlich nur reingeguckt, weil mich das mal interessiert hat. Er hat dann schon eine Vorstellung von der Redaktion Fantastik bekommen und bekam dann noch eine Sondervorstellung eines Rezensenten des Rollenspiels. Der. Naja, gut, also es war. Ich habe sehr viel darüber erfahren. Uhrwerk war noch da? Uhrwerk war da, ganz genau. Ich glaube. Ein Stand, der sich mit Tolkien beschäftigt. Tolkien-Gesellschaft war, glaube ich, auch da, irgendwie sowas. Ja, stimmt. Die waren oben, wenn ich mich richtig erinnere. Oder waren die waren unten quasi vor der Treppe. Ja. Oben war dann noch so Geländer, ich weiß gar nicht. Ja, das muss. So für Miniaturen, ich weiß bloß nicht mehr genau. Zitadelle ist auch, glaube ich. Oder Zitadelle heißen sie so. Das kann gut möglich sein, ja. Ja, genau, da war gegenüber auch noch DSA-Schicksalspfade, Proberunden. Da wurde ich auch eingeladen. Genau, Deutsche Tolkien-Gesellschaft war das, genau. Das Interessante ist, offensichtlich hat DSA an Pathfinder Geschmack gefunden, nämlich die Stand-Ups von Paizo. Die sind ja im Deutschen zum Beispiel in der Beginners-Box drin und interessanterweise sehen die für DSA, für dieses Tabletop-Schicksalspfade genauso aus, was sie nicht unattraktiv macht. Aber gut, da sind immer Karten dabei. Also ich glaube, man kriegt noch keine Boxen nur mit Miniaturen, sonst wäre das gar nicht uninteressant. Ja, und ich glaube, der Spieletraum Osnabrück war auch noch da unten. Ja, genau, die haben ja quasi die Heidelberger vertreten. Ja, genau. Die quasi den mehr oder weniger Heidelbeeren Stand gemacht haben. Ja. Kommen wir einfach zu meinem Vormittag. Machen wir das mal so. Ja, genau. Guck mal. Ich habe ja vormittags geleitet, hatte deswegen auch keinen Stress quasi, ja, mir eine Runde auszusuchen. Ja, eigentlich geschickt. Achso, ich kann auch verraten, dass der Eintritt für Nicht-Spielleiter, ich glaube, 8 Euro gekostet hat für den Tag und 10, ja, wenn man beide Tage lesen. Ich glaube, 12 für beide Tage. Oder 12, oder weiß ich nicht. Als Spielleiter kriegt man Eintritt umsonst für beide Tage. Ja, das ist natürlich ein Anreiz durchaus. Ja, vor allem Samstag vormittags ist es eh sehr, sehr schwierig, dann die passende Spielrunde zu finden. Obwohl, glaube ich, die üblichen Verdächtigen, die eh immer viele Plätze haben, wie Space Pirates hat, glaube ich, viele Plätze. Ich glaube, letztes Jahr waren wir da auch. Ja. 6 oder 7 Spieler. Ich glaube, dieses Jahr waren ein bisschen weniger Plätze, ich glaube nur maximal 6. Aber auch die wurden nicht voll. Ja. War der Tisch hinter mir. Ja. Ich glaube, es waren teilweise dieselben Spieler wie letztes Jahr. Ja, ich bin auch noch getroffen und gefragt, was sie gespielt haben dieses Jahr. Da sagt auch Space Pirates. Ja. Auch derselbe Spielleiter wie letztes Jahr, aber ein anderes Abenteuer, immerhin. Ich selbst habe ja Star Wars geleitet. Ja, dazu kann man natürlich in Episode 14, 14 ist diese hier, nee, Quatsch, doch natürlich in Episode 14 mehr. 14 ist es, ja. Episode 16. Genau. Das hat meinen Spielern auch relativ viel Spaß gemacht. Wir haben das Abenteuer aus der Beginnerbox genommen, genau, das ich ja schon mal mit meiner regelmäßigen Runde gespielt habe. Interessante andere Lösungsansätze. War sehr, sehr spaßig. Schön vor allem, dass 2 Spieler nachher Runde gemeint haben, sie werden sich das Grundregelwerk dann doch kaufen. Solche, ja, Überzeugungsarbeit ist immer sehr, sehr schön. Sowohl für Warhammer 3 als auch für Star Wars, da muss man teilweise auch Vorurteile abbauen. Also gerade das Würfelsystem hat sehr, sehr viel Lob erhalten in der Gruppe. Ja. Weil es halt diese Nebeneffekte auch mit einbindet. Das fanden die Spieler sehr, sehr schön und ich finde das auch. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich natürlich total, dass das auch auf Deutsch rauskommt. Das war, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast erwähnt hatten schon oder ob das jetzt, ja, fest stand. Nee, das hatten wir schon erwähnt, aber es steht auch, glaube ich, immer noch kein Termin fest, auch für die Box nicht. Ja. Wenn ich das, also mein letzter Stand, das kann natürlich sein, dass da die Heidelberger schon da mittlerweile einen Termin preisgegeben, ja, haben. Also aber ich kann jetzt mal zu sagen, dass ich mir kaufen will. Ich habe mir sogar die englische Beginnerbox gekauft, weil ich mir gedacht habe, 20 Euro für, ja, sind die Würfel schon einmal drin, die kosten allein schon. Ja, die Karte ist noch ganz nett, die Marker, nett, ja, aber an sich, der Rest, muss ich mittlerweile sagen, ist, wenn man es mit dem normalen Regelwerk vergleicht, eher meh. Hey, wie richtig hast du sie bei... Ich habe sie im anderen Podcast in der Tat noch gelobt. aber ein paar Sachen sind da mittlerweile, ja, gut, also die dann vielleicht im Detaillesen nochmal aufgefallen sind. Ein paar Regelfehler, ein paar Sachen, die einfach, ja, weil sie sie zu früh gedruckt haben... Das, genau, wollte ich gerade sagen, das ist eben das Risiko, wenn man die Beginnersbox halt vorwegsetzt, bei Pathfinder, um mal einen Vergleich zu nennen, da gab es das System ja schon 2, 3, 4 Jahre und dann hat man die Beginnerbox gemacht. Da hat man natürlich schon viel mehr Erfahrung mit dem System, um da das und nicht mehr zu machen. Das Problem war, die Box kam Ende Dezember raus, war dementsprechend, glaube ich, Mitte November im Druck. Die Beta, die sie aber hatten, um noch Fehler auszubügeln, lief bis Anfang Dezember. Und dadurch sind die letzten Beta-Updates, die gemacht wurden, nicht in diese Beginnerbox eingeflossen und sind dementsprechend da drin einfach falsch. Ja. Und das sind durchaus ein paar Dinge, die, wenn man sie dann nur aus der Beginnerbox kennt, schon Sachen verändern, ne? Also die schon Auswirkungen haben. Und es ist schön und gut, wenn man sagt, man hat Einsteiger-Charaktere. Es kann sein, dass ich da irgendeinen Hinweis überlesen habe, aber als ich dann, ich wollte die Charaktere nachbauen und nicht die Heftchen benutzen, damit die da einen eigenen Charakterbogen hat, weil zum Beispiel die Obligation wurde oft in diesen Heftchen weggekürzt, ja, damit der Charakterbogen auf eine Seite passt. Dass, wenn man dann nachrechnet, welche Steigerungen ein Mensch gemacht hat, auf mehr Erfahrung kommt, als ein Startcharakter eigentlich hat und dann überlegen muss, hat er vielleicht 10 Obligation mehr genommen, dann kommt das nämlich hin, aber da die Obligation weggekürzt wurde, kann man halt nicht mehr nachvollziehen, wie ist das zustande gekommen. Auch bei den Skills haben sie dann Sachen vereinfacht, es gibt ja Pilot Space, Pilot Planet, das haben sie halt zusammengefasst, alle Knowledge Skills, wo es ja 5 oder 6 Stück gibt, haben sie zu einem zusammengefasst, damit es nicht zu überladen wird für die Beginnerbox. Das ist dann, und hinzu kommt, was noch viel schlimmer ist, jede Grundkarriere hat ja quasi seine 3 Spezialisierungen. Ja, es gibt ja die Spezialisierung gibt es in dem Fall nicht, sondern man hat irgendwie so einen Mischmasch aus allen 3 gemacht und halt auch diesen Talentbaum hinten mit reingepackt. Das ist dann natürlich für jemanden, der dann später das Grundregelwerk kauft und seinen Charakter aber vorher so gespielt hat und dann merkt, okay, da kommen nochmal 2 Ebenen Talente dazu, kann ich leben. Aber ich kann diesen Charakter so gar nicht mit ins einfache Spiel mit übernehmen. Man vielleicht halt eine Spezialisierung machen soll statt 3 Spezialisierungen und halt aber eben diese eine genauso wie sie im Grundregelwerk später stehen wird. Genau, man hätte einfach sagen sollen, das ist ein Schmuggler mit der Spezialisierung Pilot und fertig. Aber gut, wenn man sie zu dem Preis, ich nehme an, die Heidelberger, wenn sie auch für 25 Euro. Das zumindest ist etwas, wo ich bei den Heidelbergern relativ. Kann man aufgrund der Würfel, der Marker und auch der schönen Karte, vor allem mit dem JT auf der Rückseite, ein Kauf, der sich. Da sollte man dem normalen Rentierer noch verraten, dass das der Millennium Falke ist. Ja, genau. Ich hätte es zum Beispiel nicht gewusst, wenn ich das die Box nicht hätte. Beziehungsweise, ich glaube, im Beginn, als wir es gespielt haben, da kam der ja auch vor. Genau. Ansonsten, was war vormittags noch? Im selben Raum war noch Kobolde eine Spielrunde und wurde auch fleißig Gelände, glaube ich, gebastelt bei uns oben. Ja, stimmt. Der Spieler aus der zweiten Runde, der hat auch Gelände gebaut. Das sah auch interessant aus. Ja. Hab da mal kurz rüber geguckt, aber wir haben kurze Pause nur gemacht. Einmal für die Lose. Lose, ja. Vorweg kann man dann gleich sagen, Ingo und ich haben da beide abgesahnt. Der Ingo ein bisschen mehr. Ja, eigentlich hast du ja mehr abgesahnt. Eigentlich habe ich mehr abgesahnt. Und dann kam der Hauptgewinn, ja. Für mich gab es bei 10 Losen 3 Gewinner. Unter anderem Munchkin Cthulhu, was im Januar erschienen ist, glaube ich. Zumindest steht das auf der Box. Munchkin Cthulhu, ja. Relativ neue Ausgabe war das dann. Englisch. Ja, ich wollte gerade sagen, das muss dann neu gewesen sein. Genau. Die Dings gibt's, ist ja schon älter. Midgard 1880 war noch dabei. Gibt es bisher auf jeder Hand verspielt. Gefühlt jedenfalls. Und obwohl, ist das die neue Auflage? Nee. Nein, das war eine alte. Ja, da war ich schon, als ich vor 10 Jahren auf Hannover spielte, war halt jemand bei der Tombola mit Midgard 1880. Wahrscheinlich haben sie einen riesen Karton hinten stehen, weil Warhammer Invasion gab es noch, das Kartenspiel von Fantasy Flight Games, die deutsche Ausgabe. Ich spiele es gerade vermehrt, sehr überraschend gut, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt hatte irgendwo, jedenfalls aufgebohrte Magic-Mechanik, die wirklich interessant gemacht wurde, also komme ich dafür zunehmend begeistert. Also schönes Zwei-Personen-Spiel, das hat man auch nicht so oft. Ja, das müssen wir dann auch nochmal testen. Ja. Und dann kann man ja vielleicht im nächsten Podcast nochmal detailliert drüber reden. Auch vielleicht mal im Vergleich zum Star Wars-Kartenspiel, was ja im Mai erscheint jetzt, glaube ich, auf Deutsch. Das ist auch ein Living-Kartenspiel. Ja. Ist ja auch im Original von Fantasy Flight Games, da kann man ja mal gucken. Welche? Vielleicht können wir noch Herr der Ringe reinwerfen, weil da bin ich jetzt. Das gibt's ja auch, genau. Es gibt. Ist hier dran. Ja. Ich glaube, es gibt noch eins von Fantasy Flight Games. Ja, es gibt noch das. Gibt's nicht noch Game of Thrones? Genau. Da habe ich auch das Basisset mir günstig aber noch nicht gespielt. Da habe ich mir das Brettspiel erworben jetzt, aber ist noch nicht da. Ja, wobei sie machen da auch wieder Neues, was denn für die 2-Spieler-Variante funktioniert. Also da gibt es anscheinend bei 2 Living Card Games oder so. Aber unglaublich. Ja. War mit meinem Gewinn zufrieden. Da wurde aber, als ich die quasi bekommen habe, auch schon gesagt, ah, Midgard 1880. wahrscheinlich sind das jetzt die letzten Ausgaben, die sie haben. Die war auch noch original verpackt. Ja. Und man hat dann halt gemerkt, dass das schon sehr, sehr lange original verpackt ist, weil also das hat den Karton sehr, sehr ja, ich meine, es wurde jetzt ja von zusammengepresst. Von, ich weiß gar nicht, wie der Verlag dazu heißt, aber die haben es ja wieder quasi neu rausgebracht. Damals ist ja für Midgard 1880 noch zwei, drei Bücher erschienen und dann war es das wieder. Und der Trodox hat ja unheimlich lange auch Midgard 1880, die haben ja immer ihre Private Eye Abenteuer gemacht. Immer auch für Cthulhu oder Midgard 1880 anwendbar, spielbar. Ich habe in die Box auch noch kurz reingeguckt. Irgendwie. Ja. Ja, es ist halt Midgard. Also, es hat Würfel. Da waren Würfel dabei. Ja, also, es hat einen gewissen Nutzen auf jeden Fall. Ich glaube, als Quellenkram ist das ganz interessant, wenn man irgendwas in der Richtung spielen will. Es ist halt auf jeden Fall halt einerseits viktorianisch. Andererseits aber halt auch viele Fantasy-Elemente. Also deutlich Fantasy-lastiger als jetzt Cthulhu oder eben auch Private Eye. Sondern eher so ein Dark-Fantasy-Meets viktorianische Zeitalter. Ich glaube auch noch viel mehr als zum Beispiel hier Castle Falkenstein. Was ja auch schon ein bisschen in die Richtung geht. Ja. Ja, genau, was habe ich denn gewonnen? Zombie-Würfel. Ein hervorragendes Kneipenwürfelspiel, sage ich mal, wo es darum geht, möglichst viele, ich überlege gerade, es war ein Zombie, aber man muss möglichst viel Gehirn fressen. Ich habe es allerdings schon besessen, allerdings war dieser Würfelbecher, der ist mit Plastik gesichert, da fliegt gerne mal die Unterseite ab und die Würfel durch den Raum, insofern kann es nicht schaden, da eine zweite Ausgabe zu haben. Okay. Dann hatte ich noch ein DSA-Promo-Abenteuer. Der Purpurklaue, Wurm, Drache, irgendwas. Purpurklaue, die gab es letztes Jahr bei einem Hannover-Spiel. Umsonst, ja. Gratis beim Eingang. Beim Eingang. Ja, da habe ich meine auch abgegeben schon. An mich, ne? Nein, ich habe die, glaube ich, auf dem Ding, glaube ich, an Gamaro weitergegeben. Ja. Ich habe meine Ausgaben, die ich unter anderem von mir und von Christoph hatte, teuer bei eBay verkauft. Ich habe meine für 2 Euro heute verkauft. Also. Ja, nee, auch DSA-Fans, die davon ruhig. Die stehen so. Naja, gut. Ja, ich habe nie DSA gespielt, von daher bin ich da Gott sei Dank. Nicht vorbelastet. Nicht vorbelastet. Was in meiner späteren Runde dann schon für komische Blicke gesorgt hat. Aber dazu kommen wir dann noch. Ich habe noch die Erdenstern Doppel-CD Into the Light gewonnen. Das ist die letzte Into-CD, Doppel-CD, mit 4 verschiedenen Themenwelten. Ja, ich hatte sie schon vorher. Boah, das ist auf jeden Fall eine super CD. Das ist gut. Ja, also kann ich nicht meckern. Ich hatte 15 Lose bei 3 Preisen. Schlechte Ausbeute, aber. Ja, 1:5 scheint so doch ganz so die Typ schön zu sein. Aber man muss ja sagen, du hast den Hauptgewinn abgesandt. Ja, irgendwann bin ich auf Toilette gegangen und gegenüber ist mal, es war die Losnummer ausgehend, die den Hauptgewinn gewonnen hat, nämlich 18 Hannover Spieltassen. Und zwar nicht 18 mal dieselbe Hannover Spieltasse, sondern 18 verschiedene Hannover Spieltassen. Nämlich alle, glaube ich, von 1 bis ja. 18, oder? Ja, 1 bis 20 sozusagen. Ich schätze mal, die ersten Jahre gab es nur eine Tasse. Ja. So wird das irgendwie zusammenhängen. Ja, das war natürlich cool. Zumal ich gerade hier umziehe, habe ich schon alle in meine neue Wohnung gestellt. Da kann man jetzt also immer nur noch... Der Vorrat an Tassen ist gedeckt. Ja, man kann jetzt quasi nur noch Ass Hannover spielen und aus einer Konventsverlegungstasse trinken. Eine Comic-Tasse habe ich noch, also nerdmäßig voll eingedeckt. Perfekt. Das war natürlich in der Tat sehr erfreulich. Ja, dann kommen wir zur zweiten Spielrunde. Würde ich sagen, fängst du an? Ja, fange ich mal an. Bei mir war es Capes, Cowls and Supervillains, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Villains war es, so heißt es, oder? Cape, Cowls und Villains heißt es, glaube ich. Aber. Kann auch sein, also ich in den Show Notes werde ich das bestimmt verlinken. Gibt es bisher nur auf Englisch, aber ein Pathfinder-Übersetzungsteam-Kollege, der Norbert, hat sich dran gemacht das ins Deutsche zu übertragen. Die Starter-Kit gibt es schon auf Deutsch. Damit kann man auch spielen, soweit ich das gelesen habe. Es ist jetzt nicht das Rollenspiel, was ich typischerweise benutzen würde oder in jedem Genre benutzen würde für jede Kampagne. Denn man kann nicht sterben. Das ist für mich immer erstmal sozusagen nicht so prall, aber das System an sich für Comics finde ich das eigentlich nicht schlecht, zumal sich gezeigt hat, dass man ganz wunderbar auch bizarre Konzepte in Spielform pressen kann. Ja, ich war nur eine kleine Zwischenfrage. Warum gehst du auf Con-Spielrunden? Normalerweise, also will ich natürlich neue Systeme kennenlernen. Einfach ja. Sachen, die ich sonst nicht spielen kann, möchte ich einfach kennenlernen. Da geht es für mich meistens, zum Beispiel bei meiner zweiten Spielrunde, zu der ich gleich kommen werde, weniger auch darum, vielleicht viel Charakterspiel zu betreiben, sondern halt auch die Regelmechaniken von Systemen mal kennenzulernen und zu gucken, ist das was für mich? Passt das Setting? Natürlich spielt dann auch einmal mit anderen Leuten, die ich vielleicht noch nicht kenne, zu spielen. Da einfach mal auch andere Spielstile zu erleben, live am Tisch. Genau, das finde ich auch ganz wichtig, mal andere Spielleiter kennenzulernen und andere Stile. Ja. Und natürlich auch andere Spieler. Und jedenfalls, du erwähntest es vorhin, unsere Spielrunde war ja dann drei Spieler groß. Am Nebentisch. Ich habe, sie war auch lautstark teilweise. Ja, also drei Spieler hatten sich vorzeitig verabschiedet. Und ich glaube, das haben sie getan, als der sechste Spieler gekommen ist. Ich vermute, ich habe die Runde vorher mit ihm zusammengespielt und ich habe selten so einen anstrengenden Spieler getroffen. Und das spricht schon Bände, dass ich mich dann irgendwann, als ich Gelegenheit ergab, auf die andere Seite gesetzt, um nicht mal neben ihm zu sitzen, weil es sogar mich so angenervt hat. Und ich bin eigentlich ein sehr geduldiger und höflicher Mensch. Aber ich habe das ja von unserem Tisch. Wir waren ja quasi 2 Meter auseinander, glaube ich, bei den Tischen. Und ich hatte ja zwischen den Kämpfen, hatte ich ja oder zwischen den Runden oder zwischen meinen Aktionen gefühlte 20 Minuten meistens Zeit, konnte mich dann mit anderen Dingen irgendwie beschäftigen. Und der eine Spieler bei euch hat schon relativ viel und teilweise auch relativ laut geredet. Also ja. Ich habe auch dann ja, vor allen Dingen die Blicke von dir und den Norbert haben dann natürlich schon ein bisschen Wände gesprochen. Das war so eine Mischung aus Fassungslosigkeit und ich weiß gar nicht, was da noch mit reingespielt hat. Es war so wie man kann nicht weggucken, man muss irgendwie, aber irgendwie will man nicht. Insofern war das, also auch sowas empfinde ich persönlich mal als Erlebnis. Ich möchte, jetzt wäre das meine Dauerrunde, würde ich mir wahrscheinlich die Haare ausreißen, aber so als Con-Erlebnis sehr, sehr interessant. Und zwar, weil dieser Spieler halt aber sehr, ich sag mal, sich sehr ins Spotlight gedrängt hat. Und nachdem dann endlich alle Charaktere in die Handlung integriert war, was schon etwas gedauert hatte, war das dann aber auch so, dass er quasi jede Gelegenheit benutzte, auch wieder da rauszugehen. Also was weiß ich, eine Gruppe Motorradgegen hatte irgendwie einen Superhelden in Häkchen unter Druck gesetzt, etwas für ihn zu tun, für diese Gruppe zu tun. Oder eine andere Gruppe anzulocken, ja, wie auch immer. Jedenfalls er spielte ein kleines japanisches Mädchen, das fliegen konnte und naja, Anime, ich bin da nicht so der Kenner. Jedenfalls flog er einmal runter, zack, wieder hoch, zack, mit dem anderen Superhelden in den Arm und dann zack, irgendwo aufs nächste Dach, verhörte den armen Superhelden ausführlich, anstatt zu versuchen, irgendwie noch den Rest zu integrieren. Und das war natürlich dann so, zack, waren wir gerade alle zusammen und dann zack, wieder auseinander. Das ist natürlich dann ärgerlich. Ja, und dazu kam dann noch, dass er halt vorweg fragte, kann man auch eigene Helden bauen? Da kam die Antwort, ja. Ja, man sollte da immer vorsichtig sein. Das habe ich jetzt auch schon auf Cons gelernt. Das kann ganz schön gefährlich sein. Jedenfalls, während dann Norbert die Regeln erklärte, saß er mit einem Bleistift in der Hand, dicht über seinen Zettel gebeugt, kritzelte den ganzen Zettel voll mit Notizen über insgesamt 4 Charakterkonzepte, die er so in seiner Heimrunde schon als NSCs gespielt hat. Oder? Im selben System, oder? Nee, er spielt ein Superhead-System auf Eberron-Basis. Also auf D&D-Basis anscheinend. Und ist sonst auch immer Spielleiter. Naja, jedenfalls. Dann stellt er das erste Konzept so vor. Ja, ich möchte einen weiblichen Pendragon spielen, der Excalibur gefunden hat. Und ein Excalibur, das magische Schwert, in einer magischen Feinde mit sich führt und einen magischen Gürtel hat. Und außerdem noch ein magisches Stirnreif. Magische Socken. Da ging das. Dann war der Spieler kurz weg und fragte so, ja, welches Konzept gefällt euch denn am besten? Und ja, dann kam noch, dann hat er so ausführlich die eine Geschichte angefangen zu erzählen von einem seiner Superhelden. Der andere Spieler sagt dann, ja, das kannst du auch mal als Ingame erzählen nachher. Also, nee, das ist alles streng geheim. Das war wirklich, also, herrlich. Das erlebt man selten. Das hatte hohen Unterhaltungswert. Ja, ich glaube, nachdem du weg warst, hat er auch noch ca. 10 Minuten mit dem Spielleiter geredet. Also er hat geredet und euer Spielleiter hat halt irgendwie schnell eingepackt oder es versucht. Aber da war noch relativ viel Infobedarf dann anscheinend oder Mitteilungsbedürfnis. Ja, das hatte er auf jeden Fall. Sowas stört mich im Prinzip auch nicht, aber das halt der, was dazu kommt, halt dieser hohe Grad an, oder dass halt der kooperative Charakter des Rollenspiels halt sehr kurz kam bei ihm. Das ist halt schon negativ aufgefallen. Naja, okay, ich wollte aber auch das System noch kurz vorstellen. Capes, Codes and Villains oder auch Super Villains, wie auch immer, arbeitet quasi damit, dass man nicht wenig überraschend verschiedene Kräfte hat und sich aber allein ausschließlich über diese definiert. Man hat also keine Attribute oder irgendwas, sondern ich habe quasi eine Variante von Hank Pym gespielt, dem der Kenner als Ant-Man bekannt ist. Ich habe den quasi benutzt, um daraus Insector zu machen. Alias Dr. Peter Cross. Der hat hier, mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kräfte. Zum Beispiel gehört dazu Größenveränderung, gesteigerte Körpermasse, unter den 10 intelligentesten Leuten auf dem Planeten, wissenschaftliches Genie, verschiedene Kostümzusatzteile, mikroskopische Werkzeuge und Ausrüstungsteile und er ist ein Gründungsmitglied der Rächer. Und man muss dann halt, wenn man irgendwas macht, sozusagen, wenn es also um eine Probe geht, sozusagen mit einem dieser Merkmale in der Szene arbeiten. Die Merkmale haben alle einen Wert, also nehmen wir zum Beispiel Größenwertung hat den Wert 11 oder unter den 10 intelligentesten Leuten den Wert 7. Und dazu würde ich jetzt ein bzw. mehrere W12 würfeln. Genau, bei Größenveränderung habe ich zum Beispiel den Wert 1, 2, 3. Das heißt, wenn ich es das erste Mal anwende, habe ich nur ein W12, beim nächsten Mal zwei W12 und darf mir dann halt den besseren rauspicken. Wenn ich es ein viertes Mal benutze, dann muss ich auch zwei W12 würfeln, aber nehme den schlechteren. So funktioniert das System sozusagen. Außerdem kann ich halt verschiedene Merkmale miteinander verknüpfen. Zum Beispiel die Größenveränderung mit der gesteigerten Körpermasse. Die haben dann also neben dem ihrem Hauptwert noch einen Verknüpfungswert bei gesteigerter Körpermasse. Das ist zum Beispiel auch 5. Ja, dann hätte ich also zusammen schon mal 16, wozu denn der W12 kommt. Ja, und dadurch, dass die Nutzung pro Szene limitiert ist, hat man dann halt verschiedene Kombinationen, um da was zu reißen. Ja, muss natürlich sich immer überlegen, wie kann ich jetzt das sozusagen, meine Fähigkeit da einbringen zu dem, was ich da machen will. Ja, das Ganze hat sich aber sehr comichaft angefühlt. Ich lese ja gerade vermehrt diese Marvel Hardcover Best-of-Reihe, wo alle zwei Wochen irgendwie ein neues sechsbändiges oder sechsteiliges Hardcover rauskommt. Und ich muss sagen, das hat sich wirklich durchaus sehr comichaft angefühlt. Fand ich richtig gut gelungen. Will ich auch unbedingt nochmal Probe spielen, also selber leiten. Und ich bin gespannt, ob das noch sozusagen auf Deutsch auch noch rauskommt. Der Hersteller ist ja Spectrum Games aus Kanada. Meine ich jedenfalls, dass sie dort herkommen. Und ich meine, der Norbert ist für die schon länger als Lektor tätig. Und ja, wenn das da übersetzt, dann wird das wohl auch im Rahmen von Spectrum Games auf Deutsch erscheinen. Ja, wie gesagt, das kleine Probekit kann man sich schon auf Deutsch runterladen. Es sind ein paar Charaktere dabei und die Bösewichte und Mini-Abenteuer. Kann das schon mal ausprobieren. Ja, also insgesamt vom System her eine interessantes System gewesen. Also wie gesagt, das wäre nicht mein Haus- und Hof-System, aber ich denke für das Comic-Genre, das wird schon gut emuliert. Weil man da eben ja genau das hat. Wenn Spider-Man stirbt, oder ich hatte das gerade, Spider-Man wird umgebracht, vergraben und entflieht dann zwei Ausgaben später wieder seinem Sarg. Das ist halt typisch Comic. Die Viecher sind nicht tot zu kriegen. Ja, das dazu. Ja. Du hast DSA 5 gespielt? Ach nee. Ich habe mir um 17 Uhr erstmal den Splittermond-Workshop angeguckt. Ach ja, Moment, die einzige Spielrunde, wo man vorher einen Workshop besuchen musste. Nicht musste, also, konnte. Okay. Also der Workshop wurde ja von Uli Lindner und Chris Gose da... auf Braunschweig, glaube ich. Genau. Chris ist, glaube ich, ja Regelredakteur und der Uli ist, glaube ich, Weltredakteur. Bei Splittermond, dem neuen Fantasy-Rollenspiel des Uhrwerk Verlages. Der Workshop ging knappe 2,5 Stunden. Ja. Andererseits waren 2. Was auch damit zu tun hat, dass der Herr Lindner gefühlt 1,5 Stunden extrem viel über die Welt erzählt hat, was ja alles ganz interessant war, aber bei mir dazu geführt hat, dass ich dann irgendwie nach der ersten halben Stunde, wo dann alle Regionen irgendwie mal quasi vorgestellt worden, dann auch nochmal da und das war mir dann ein bisschen, also wir sind abgeschaltet. War mir zu viel. Der Zynist saß neben mir, der hat sich auch fleißig Fragen notiert noch. Kam es dazu, dass er sie auch gestellt hat? Ja, fast alle Fragen haben aber irgendwie, man hat gemerkt, dass im Workshop außer mir, glaube ich, keiner saß, der nicht DSA gespielt hat und nicht gerne DSA spielt. Fragen waren, glaube ich, sehr, sehr viel zum Metaplot. Man sollte nochmal an der Stelle dazu erwähnen, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, werden die meisten mal auch wissen, aber dass quasi Splittermond komplett von ehemaligen DSA-Redakteuren. Ja, viele ehemalige. Also sind ja, noch nicht alle Redakteure sind ja quasi auf der Website, glaube ich, zu finden. Achso. Auf der Website sind, glaube ich, ja zu finden für Regeln Chris Große, Thomas Römer ist, glaube ich, dann noch. Also jedenfalls die Dichter, Ex-DSA-Autoren ist schon extrem hoch. Unser Spieler, der war Jan, ich krieg seinen Nachnamen nicht mehr zusammen. Der hat aber auch wohl was für DSA geschrieben, ein paar Bände mitgearbeitet. Also für Uhrwerk auf jeden Fall ein geschickter Griff, das sei auf jeden Fall mal gesagt. Also man hat ja gute Leute geholt, das muss man ja sagen. So auf der einen... ich schweige. Kann man, also... Nein, Uli Lindner ist ohne Frage ein guter, denn er hat ja auch schon ein Dungeons Lairs Abenteuer geschrieben. Nein, also und, ist ja auch unter und Deadlands DSA, hat, glaube ich, auch eins geschrieben. Ja. Deadlands hat auch eins geschrieben, ich glaube. Ja. Er ist ja unter den DSA-Autoren auch durchaus als besonders innovativ und etc. Das also, und gut innovativ. Ross ist, glaube ich, ein sehr sympathischer ja, Typ. Also, was er so äußert an Rollenspielsachen, ist durchaus so, ja, okay. Ich glaube, innovativ und Splittermond sind keine Gegensätze, aber... Das hätte ich jetzt aber gerne gehört. Also, die Welt ist halt jetzt wieder so ein Mischmasch. Man hat halt europäisch geprägte Kulturen, dann hat man asiatisch geprägte Kulturen und man hat noch orientalische, die eher so aus dem Bereich, sagen wir, Bereich Indien quasi geprägt sind, wenn man quasi den Bezug zur Realität möchte. Und es gab da vor 1000 Jahren die Oberrasse und die Menschen waren quasi die Sklaven. Dann ist halt der Mond gesplittert, ein Teil davon geborsten. Die Rasse ist verschwunden, man weiß nicht warum. Mhm. Oder man weiß es und es kommt irgendwann in Buch 10.000. Also die Spieler wissen es noch nicht. Die Spieler wissen es nicht, ich weiß auch nicht. Ich glaube, Uli Linden hat das angedeutet, dass auch der Spielleiter da noch erst langsam dran ist. Das könnte gut Teil oder ein Auflösungsmetaplot sein. Ja. Und dann hat halt eine Völkerwanderung eingesetzt. Ja. So erklärt man halt auch ein bisschen die unterschiedlichen Kulturen. Eine der Besonderheiten ist halt die Mondfahne. Ja. Quasi Tore durch die Anderswelt, die zwei Punkte quasi verbinden. Nicht wie bei Stargate quasi ein Wurmloch, man geht rein und kommt direkt auf der anderen Seite raus, sondern quasi... Man muss da schon reisen. Man muss reisen, verkürzt die Reisedauer aber wohl enorm. Ja. Und diese Pfade, noch von dieser alten Rasse geschaffen, sind auch die einzige Konstante in dieser Anderwelt. Ja. Irgendwie. Und der Rest ist halt eher sich stetig am Ändern. Das heißt, wenn man da quasi den Pfad verlassen würde und 10 Meter geht, kann es sein, dass hinter einem auf einmal ein Gebirge ist oder sonst irgendwas, um das jetzt mal übertrieben irgendwie darzustellen, nicht mit der Fahrt. Die Pfade sind auch, wenn ich es genau gelesen habe, ich weiß nicht, ob das thematisiert wurde, glaube ich nur innerhalb des Kontinents, dann gibt es aber theoretisch auch noch andere Kontinente, die noch nicht beschrieben werden. Ja, das. Aber ich glaube, die sind nur innerhalb dieses Kontinents, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich weiß, dass wir in der Nähe der Region Dragorea, wo ich die ganze Zeit auch immer wieder bei Chris, glaube ich, Aborea verstanden habe und dann gedacht, nee, das ist ein anderes Spiel. Aber auch mit großer Karte. Ja, aber auch. Es gab auch sogar eine Frage, glaube ich, zur Plattentektonik vom Kontinent. Ach, sehr schön. Da merkt man das. Also, Spieler waren anwesend, ja. Es wurde auch dann drüber diskutiert, ich glaube, Uli hat das dann auch halt wirklich ausgeführt. Man hat sich darüber Gedanken gemacht, man hat sich auch darüber Gedanken gemacht, wo welche Klimazone es geben kann, quasi Längen und Breitengrade. Mich spricht die Welt nicht so sehr an. Letztlich ist es ja, klingt das doch, ich sag mal, Edo-Fantasy ein bisschen aufgemotzt. Es gibt dann halt ne, verschiedene Zwergenrassen. Es gibt die Vulkanzwerge, es gibt dann noch die Zwerge so und dann gibt es noch die Seealben. Die also in diesem Fall. Und dann gibt es noch die Dschungelalben und ja. Na gut, vielleicht gelingt es ja durchaus da gesamte Aspekte reinzubringen. Das ja, Regelsystem fand ich jetzt relativ einfach, muss ich sagen. Es sind 2 W10 plus 2 Attribute plus Skill. Attribute gibt es 9 Stück, glaube ich, oder sogar 10. Ja. Sehr, sehr viele, wie ich finde. Gibt, glaube ich, also es gab Beweglichkeit und Geschicklichkeit. Ja. Wo ich auch im Spiel meine, wo ist denn genau die Unterscheidung? Ich glaube, das eine war, wenn du mehr körperlich was machst, und das andere, wenn du mehr. Also bei Dungeon Slayer ist das ganz einfach. Bewegen muss alles mit dem Körper, Geschicklichkeit, alles mit den Händen. Ja, ich glaube, das ist da auch so. Ist die Frage, ob man bei den Attributen so eine grobe Unterteilung braucht. Die Frage ist halt, weil es auch mal Unterattribute gibt. Genau, das ist, wollte ich sagen. Es gibt nämlich Bewegung zum Beispiel nochmal als Unterattribut, aber das ist dann, wie viel du laufen kannst. Aber es hieß, glaube ich, anders. Ich habe den Charakter wohl nicht mehr, der wurde eingesammelt am Ende. Von daher. Es darf aber drüber geregelt werden, ja. Ich habe nichts unterschrieben, dass ich es nicht darf. Also ich weiß von der Conventus-Runde, da war nämlich einer der Mitspieler, hat auch bei der Conventus-Runde schon mitgespielt, bei Chris. Ja. Der hatte den Charakterbogen noch übrig. Also es war einfach wahrscheinlich... Ja, wurde vielleicht für diesen Tag noch gebraucht. Ja, nächsten Tag. Nächsten Tag hat Uli Lindner einen geleitet. Okay. Das weiß ich noch. Ich glaube, es waren 2 W10 plus... Auf jeden Fall W10 plus 2 Attribute plus Fertigkeit. Gegen eine Schwierigkeit von 20 ungefähr. Mhm. Attribute waren in der Höhe zwischen 1 und 3. Ich glaube, das Höchste, was ich hatte, war 4. Ja. Jede Fertigkeit hat halt auch 2 Attribute zugeordnet. Ja. Das finde ich ganz interessant. Zum Beispiel war es beim Schwertkampf so, die Schwertfähigkeit setzt sich halt nicht nur aus Stärke zusammen, sondern auch aus, ich glaube in dem Fall, Geschicklichkeit. Mhm. Quasi wie du das Schwert führst noch. Ja. Zusätzlich mit rein. Das ist ganz nett, ist okay. Ja, wo fange ich dann noch an? Was ich störend fand, was man auf dem Charakterbogen dann anders lösen muss, und vielleicht auch mal anders erklären, es stand da Lebenspunkte 7. Da habe ich mir gedacht, meine Axt macht aber schon 2W6 Schaden. Also das. Endlich ein tödliches System. Nein, es ist so, das ist wohl die Lebenspunkte mal 5. Das ist deine tatsächliche Anzahl an Lebenspunkten. Ach so, okay. Quasi jedes Mal, du hast am Anfang einen Abzug von 0, weil hast volle Lebenszahl. Verlierst du quasi ein Fünftel, hast du einen Abzug von minus 2. Verlierst du 2 Fünftel, hast du einen Abzug von minus 4. Verlierst du... 3 Fünftel und so weiter, aber bis minus 8, und wenn du dann die quasi die letzte Lebensleiste verlierst, ja, bist du tot. Ja. Das macht die Sache natürlich über die Dauer des Kampfes, wenn du quasi Wunden einstecken musst, schwieriger für dich, dich auch zu wehren, weil du halt dann schon angeschlagen bist. Das ist zwar ein Stückchen realistisch, das will ich mir gar nicht ausschließen, aber es ist natürlich auch, man geht dann so langsam in eine Todesspirale. Ja, dazu kommen wir beim Kampfsystem nämlich noch. Ja. Das kann nämlich noch quasi diese Todesspirale kann dann nämlich, also wenn man sich aktiv wehrt, aktive Parade quasi macht, kann das auch für dich Nachteile haben im Kampf quasi. Da komme ich aber gleich zu. Im Charakterbogen stand halt wirklich nur diese 7. Das war auch wirklich nur so ein rudimentärer, von daher glaube ich, da kommt noch was. Ja. Bei Shadowrun hat man ja auch, hat man ja eine Leiste quasi, wo man dann Kästchen quasi markieren kann. Ja. Sowas ähnliches wäre vielleicht, glaube ich, gar nicht so schlecht. Obwohl ich es dann schon wieder finde, man muss da wieder gucken. Ich habe jetzt irgendwie 2/5 meines Lebens verloren, das heißt, ich habe einen Abzug von minus 4. Weiß nicht, ob man das vielleicht hätte ein bisschen einfacher regeln können. Ja, jeder Charakter ist quasi Splitterträger. Ja. Splitterträger sind quasi, wie hat das Uli erklärt? Ich glaube, wenn du quasi in der Nacht, wo du geboren wurdest, ist halt quasi so ein Splitter vom Mond quasi in der Atmosphäre halt verbrannt. Quasi eine Sternschnuppe in der Art und Weise. Und das macht dich zu was Besonderem. Das äußert sich dann halt, dass du vielleicht ein bisschen mehr Glück hast als die anderen und sonst was. Es gibt halt diese Splitterpunkte, die quasi... Glückspunkte mäßig sind, wie bei Warhammer oder Schicksalspunkte, kannst halt, glaube ich, nur deine eigenen Würfe beeinflussen. Mhm. Ich glaube, du kannst Schaden ignorieren, 5 Schadenspunkte für einen Punktkostenstand daneben. Ich krieg sie nicht mal im Kopf. Du kannst, das ist eine besondere Splitterfähigkeit noch. Dazu komme ich gleich. Du kannst halt deine eigenen Würfe erleichtern und sonst was. Also kannst du halt da ein paar Sachen damit machen. Hast halt noch eine besondere Splitterfähigkeit, die halt, glaube ich, 2 Punkte kostet. Ich hatte zum Beispiel am Anfang 3 Punkte. Man bekommt durch Ausspielen seiner Schwächen oder ein gutes Rollenspiel neue Punkte dazu. Ja, also so ist es auch nicht schlecht, wenn man halt durch Ausschluss von Schwächen, dass man dafür auch... Ja, es kommt auf die Schwächen drauf an. Bei manchen Beispielcharakteren waren das Schwächen, die man halt schlecht ausspielen kann. Teilweise meine konnte ich wunderbar ausspielen. Andere hingegen waren halt, ja, kann man ausspielen, kann man aber nicht so häufig ausspielen. Meine konnte ich sehr, sehr gut und sehr, sehr häufig hintereinander irgendwie ausspielen. Das, genau, das ist natürlich wiederum der Nachteil an so einem System. Ja. Das ist, die Bitterfähigkeit bei mir war zum Beispiel, es gibt noch die Besonderheit, dass man sagen kann, man geht Risiko bei einer Probe. Ja. Das heißt, man nimmt 4 W10 und nimmt nur die Ergebnisse von 2. Ja, mit 2 besten wahrscheinlich. Ja. Wenn man aber dabei einen Patzer würfelt, zählt der Patzer. Patzer ist nur 1. 1-1 oder 1-2. Wenn das Gesamtergebnis der Augenzahl nicht über 3 kommt. Das heißt, wenn du eine 1 oder eine 2 liegen hast und eine 1 und eine 1, das ist ein Patzer. Ja, das könnte man jetzt durchrechnen, wahrscheinlich. Das ist. Ich glaube, Chris hat irgendwas gesagt von wegen, es erhöht die Wahrscheinlichkeit von irgendwie auf 15-16% irgendwie. Hm. Ich habe nur Risikowürfe gemacht, hatte keinen einzigen Patzer. So viel dazu. also ich glaube. Ja, so wollen wir das. dafür hatte ich 2 Triumphe. Triumph ist Augenzahl 9 und oder 10. Also 19, 20 im Gesamtergebnis. Es gibt noch Erfolgsstufen quasi. Ja. Positiv wie negativ. Negativ ist aber, glaube ich, nur interessant bei. Es stand irgendwas auf den, wir hatten so einen einseitigen Regelkurztext. Negativ hat das nur Auswirkungen bei bestimmten Proben und ansonsten wird das vernachlässigt. Und da sind auch nur die letzten beiden Stufen, glaube ich, interessant. Ja. Bedeutet zum Beispiel im Kampf. Für jede 3 Augenzahlen, die du über dem Zielwert bist, ist zum Beispiel 1 Schaden mehr. Hm. Triumph bedeutet, bist automatisch bei 5 Erfolgsstufen. Ja. Ja. Das heißt 5 Schaden mehr. Das ist, oder 4 Schaden mehr. Auf jeden Fall Schaden. mehr Schaden. Kann man eine Alternative auch noch anderes dafür machen? Für die Erfolgsstufen. Ja. Das haben wir nicht so genau gekriegt. Das wäre dann echt wirklich cool, weil das ändert so ein bisschen an die Stun-Points von Dragon Age, die das war eine schöne Mechanik. Auf jeden Fall zu meiner Splitterfähigkeit zurück. Ja. Ich hatte die Splitterfähigkeit zum Beispiel, wenn ich eine Risikoprobe mache, kann ich einen Würfel neu würfeln. Das heißt, wenn ich einen Patzer hätte, könnte ich sagen, gebe mir meine 2 Splitterpunkte aus, hab dann nur noch einen, kann die Splitterfähigkeit also nicht mehr einsetzen. Außer ich hole mir nochmal den Punkt. Kann aber den Patzer quasi negieren, wenn ich in dem Moment sage, jetzt ist ein Patzer schlecht. War das denn wenigstens nötig? Ich bei mir nicht, nein. Beim Mitspieler, der hat einen Magier gespielt, oder ich war auch Magier, ich war teilweise magisch begabt. Also Magie kann jeder Splitterträger wirken. Ja. Muss es aber nicht. Er kann es aber theoretisch quasi lernen. Das ist offen. Okay. Also es ist nicht, dass nur bestimmte Charakterklassen quasi sagen können. Ja. Das ist ein interessantes Merkmal. Ja, ich war zum Beispiel Kampf-Feuermagier, so ein bisschen in der Mischung. War ein Vulkanzwerg, da hat das auch, finde ich, gut gepasst. Ja. Bei einem Mitspieler war es so, er hat brennende Hände gezaubert, quasi so ein Kontaktangriff. Ja. Da hat er einen Patzer gewürfelt und hätte beinahe die Scheune in Flammen gesetzt. Zum Beispiel, das war jetzt ein Beispiel von einem Patzer. Es gibt bei jeder Fertigkeit noch so Master-Level, Master-Fähigkeiten, Meisterschaften nennen sie es, glaube ich, die du einen bestimmten Skill-Rang irgendwie dir kaufen kannst. Ich weiß nicht genau, wie teuer, und das haben wir alles nicht behandelt. Zum Beispiel war es bei mir, beim Axtkampf hatte ich die Meisterfähigkeit Berserker-Angriff. Das heißt, wenn ich einen Risikoprobenangriff mache und Erfolg habe, mache ich 3 Schaden mehr. Ja. Lohnt sich. Hm. Das gibt es auch bei einer Mitspielerin, war es glaube ich auch beim Schild, hat sie noch was gehabt, einen Schildangriff. Das finde ich ganz nett. Haben aber nicht die Zeit gehabt, noch drüber zu reden, wann man die bekommt. Glaube ich ab 6. Ab Fertigkeiten lang 6 kann man glaube ich die ersten kriegen. Jawohl. Ja, genau. Das Kämpfen dürfen wir nicht vergessen. Ja, das hat auch am längsten gedauert. Gibt es Systeme, wo man auch mal einen ganzen Abend mit einem Kampf verbringen kann. Ja. Ich muss aber sagen, wir hatten 4 Gegner, am Anfang nur einen. Und haben trotzdem fast 1,5 Stunden gebraucht. Klingt schon relativ lange, bestimmt. Da muss man natürlich dann abziehen, dass noch Erklärung dabei war. Erklärung und nochmal zwischendurch ein paar Fragen. Da kommt man vielleicht aber unter eine Stunde. 40, 50 Minuten ab, bist du trotzdem bei 45 Minuten. Das ist ein okay Wert, finde ich, eigentlich. Also, oder sagen wir, ist es dann okay, wenn der Kampf auch wirklich taktisch ist? Ja, das. Also, wenn es nicht nur Untergewurf ist. Sehr interessant ist die Initiative-Regelung. Ja, die. Ja, erzähl mal. Du hast ja gesehen quasi. Ja. Es wird in Splittermond keine festen Runden geben, quasi, wo quasi dann festgelegt wird, NPC 1, dann und so weiter, sondern es gibt. Jede Handlung hat eine unterschiedliche Gewichtung. Quasi unterschiedliche Dauer. Unterschiedliche Dauer, unterschiedliche Tick-Anzahl. Ja. Ticks nennen sie es ja, wie die Aktionen kosten. Und am Anfang, man hat ausgedrückt, hatte unser Spielleiter quasi einen ovalen Kreis mit 30 Feldern. Und am Anfang wird, glaube ich, ein W10 plus deine Initiative-Wert, wird von den 30 abgezogen. Ja. Und das ist dein Startfeld. Mhm. Man guckt, wer ist auf dem niedrigsten Feld. Der fängt an mit seiner Aktion. Und sagen wir, der sagt, ich bewege mich. Und da kommt schon einer der Punkte, wo ich sage, ich glaube, bewegen hat 5 Ticks gekostet. Okay. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil meine Bewegung hat 5 Ticks gekostet. Und ich bin der Meinung, die von einer Mitspielerin, die mehr bewegt hat, ja, hat auch 5 Ticks gekostet. Ja. Deswegen, es kann sein, dass wir da irgendwie was falsch gemacht haben. Auf jeden Fall bewegt, kostet 5 Ticks und zwischendurch der Magier hat halt gekämpft, weil er halt im Gegensatz zu uns nicht im Haus war. Wir mussten das auch erstmal 3 Runden quasi hinbewegen. Das kann bei solchen Systemen echt... Was beim Zwerg mit der Kettenrüstung hat, nochmal Bewegung abgezogen. Ich habe glaube ich 4 Runden gebraucht für seinen Singer, ja, weil ich auf den Umweg gelaufen bin durch die Tür, durch das Fenster. Die anderen. Und zum Beispiel der Magier hat, glaube ich, 8 Ticks gebraucht für seine brennenden Hände. Ja. Es ist aber wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Zauber erst am Ende deiner Tickanzahl, wenn du wieder dran bist, wirkt der Zauber quasi. Ah, okay. Ja. Das hat mir zum Beispiel eine Mitspielerin hat versucht, jemanden ein Gnom entführt mit 3 Hörnern, was ein schlechtes Omen ist. Gnome haben Hörner in Splittermond, weil sie aus der Anderwelt kommen, als eine der 2 Rassen. Orks kommen auch aus der Anderwelt, sind aber barbarische Völker, die nicht an... sind mehr Tiere als ein kultiviertes Volk. Da gab es auch schon spannende Diskussionen drüber. Ich würde es gerade erwähnen. Wir haben nämlich bei dem Ork-Autor sogar gespielt, der für die Orks zuständig war. Und der hat sich auch schockiert darüber gezeigt, dass das so hohe Wellen schlägt. Dass man keine Orks kriegen kann. Ja. Nee, dass die Orks im Splittermond sind halt, sie haben einen gewissen Grad an Kultur, was man vielleicht als Kultur bezeichnen kann, aber es sind halt Wilde, die halt nur daran interessiert sind, zu Brandschatzen zu töten und alle anderen Völker halt irgendwie platt zu machen und nicht daran interessiert sind, ihre Zivilisation irgendwie auf die nächste Stufe zu heben. Und da gab es dann halt Diskussionen, das ist ja dann halt nur quasi Schlachtvieh, weil die Orks, ja, die armen Orks. Ja gut, man konnte ja trotzdem mit Orks versuchen zu verbinden. Das wollte unser Priester machen. Er wollte ihnen von seiner Gottheit erzählen und sie bekehren, aber... Und dass das vielleicht nicht so simpel ist, würde er auch bemerkt haben. Ja. Aber ich meine, so grundsätzlich kann man sicherlich auch sich mit Orks gegen Goblins oder umgekehrt verbinden, um... Ja, es sind dann so wahrscheinlich... Also ich finde es auch mal ganz gut, wenn man nicht alles spielen kann. Ja, man hat auch gesagt, es gibt keine Halbkreaturen, also kein Halbelf, kein Halbzwerg. Keine Halbzwölf. Genau. Wölfe gibt es auch noch, genau. Worgen, Wagen. Wolfsmenschen sozusagen. Ja. Ja. Eine der besonderen Spielerrassen irgendwie. Ja, also die Initiative gefällt mir sehr gut mit den Initiative Wheel oder wie das so ist. Ja, hieß. Das Beispiel hatte ich, glaube ich, im Forum einmal geschrieben. Ich habe es auch im Feedback geschrieben. Da kommt es halt darauf an, ob wirklich die Bewegung nur 5 Ticks hat. Aber also das war nur ein Beispiel. Wenn das Ganze noch schaffen, ein bisschen taktischer zu machen. Also ich ja das war, komme ich auch gerne mal zu dieser taktischen Perspektive. Sehr gerne. Dass manche Aktionen sehr, sehr ungleich irgendwie. Also ich hatte das halt so, ich habe meinen Schlag gemacht, der hat 10 Ticks gekostet, konnte aber dann 20 Minuten weggehen, gefühlt. Weil in der Zwischenzeit haben halt andere Leute eine 5er Aktion gemacht, eine 6er Aktion, eine 8er Aktion und die waren halt alle nochmal vor mir dran. Ja, ja. Und da kam dann auch, da habe ich so drüber nachgedacht, was passiert denn, wenn ich mit jemandem... Hattest du eine besonders langsame Waffe? Oder? Das war ein normaler 2er Achs, glaube ich. Der Streit kommt dann sogar 11 gekostet von der Mitspielerin. Ja. Den hat sie aber nicht benutzt, hat das Schwert gehabt. Okay. Das nur 8 gekostet hat zum Beispiel. Ja. Also das Beispiel, was wir da, auch wenn die Bewegung quasi gleichzusetzen ist mit der Bewegungsrate, mit der Tickanzahl, Bewegung 8 kostet 8 Ticks oder 5, nur 5 Ticks, wenn du auf demselben Feld mit jemandem bist, sagen wir Spieler 1 und NPC 1, und Spieler 1 sagt, ich schlage mit meinem Streitkolben zu, kostet 11 Ticks. Ja. So, rückt der 11 Ticks vor. Sagen wir von Feld 20 auf 1. Ja. Dann kommt der NPC dran, der sagt, mach's gut, und läuft 8 Felder. Kommt aber vor dir wieder dran, läuft nochmal 8 Felder und hat sich quasi. Weil die Handlung immer erst am Ende des Ticks ist, oder? Nee, selbst wenn dieser Schlag quasi erfolgt, ja. Er erfolgt auch. Also er erfolgt in dem Moment. Aber du brauchst dann 11 Ticks, bis du wieder bereit bist. Und in dem Fall, die Magie wirkt, glaube ich, erst am Ende. Bewegt er sich 16 Felder weg, bevor ich wieder quasi an der Reihe bin, ja, und hab dann meinen Steinkolben und merke, der Ork ist aber schon am anderen Ende der Welt. So. Also das ist dann ein bisschen... Also es erinnert sehr stark halt an Hackmaster in seiner Basisvariante. Ich weiß nicht, ob Advanced Hackmaster die schon draußen ist, aber jedenfalls da hast du auch, ich glaube sogar erstmals dieses in Häkchen, ich sag mal Echtzeit Battlemap-Feeling gehabt. Da hast du das noch ein bisschen, hast du wirklich, du wickst dich ein Feld, das kostet genau eine, ja, ich glaube, da wurdest du in Sekunden definiert, wie auch immer, also ein Feld, eine Sekunde. Du hast dann so Optionen wie, was weiß ich, schlagen wir ein Schwert zu, das kostet halt 15 Punkte. Ja. Du kannst aber genauso gut einen kurzen Streich machen, Gap hieß das, glaube ich, der kostet nur 8. Dafür kann aber der Waffenschaden, ist dann etwas geringer und der kann nicht explodieren. Und so hast du unheimlich viele Optionen da. Und vor allen Dingen dadurch, dass das Bewegung mal einen Punkt kostete, hast du halt auch, kann das, also passiert dann, dass du dann wirklich ständig dran warst. Also hast du dich bewegt, der andere hat dich bewegt und so weiter. Also dadurch ist man dann auch sehr oft dran gekommen. Das kann auch so sein bei später und später. Wie gesagt, ja. Da bin ich echt gespannt, was draus wird. Also das ist das, was ich auch. Was halt war, du konntest dich nicht bewegen und dann gleich angreifen. Also du hast kein freies Manöver gehabt, um irgendwie noch was zu machen nebenbei. Taktische Tiefe war in unserem Kampf nicht so sehr gegeben. Es war halt einfach am Stumpf drauf gehauen. Was gehen kann, was unser Spieler da auch gesagt hat, wenn du eine aktive Parade machst, sagst, ich möchte den Angriff blocken. Es geht gegen einen festen Wert, du hast eine passive Verteidigung, sagen wir Wert 23, und den muss der Gegner erwürfeln, damit er dich trifft. Wenn du aktiv verteidigst, kannst du diesen Wert erhöhen. Mhm. Also du würfelst, wird dann geguckt, kommst du drüber, sagen wir, du würfst eine 26, ist das dein neuer Verteidigungswert. Ja. Aber sonst zählt die 23. Also wenn du drunter bist... Da musst du eigentlich schon mal jetzt loben, dass das System keine normale Verteidigung hat, wo du würfeln musst. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Das kostet dich aber auch Ticks, wenn du quasi blockst. Ja gut, das ist klar. Ja, aber so, man hat halt gemeint, du kannst so jemanden quasi die ganze Zeit vor dich hertreiben. Ja, eine Gruppe, die kann dich die ganze Zeit, wenn du wirklich immer blockst und versuchst, dich zu verteidigen, wirst du die ganze Zeit nur getrieben. Mhm. Weil immer wieder zwischendurch, gerade mit Kampf mit mehreren Gegnern vielleicht, die auf einen versuchen draufzugehen, kann das schon dazu führen, wenn der dann sagt, ich muss blocken, weil meine passive Verteidigung ist zu niedrig oder sonst was, dass der die ganze Zeit getrieben wird und die Gruppe an sich gegenseitig immer so, das ist dann wieder so ein bisschen dieses Taktische, was man sich dann überlegen kann, mache ich jetzt diese aktive Verteidigung Aber so an Manövern zum Beispiel oder wie bei Star Wars mit den Vorteilen, die man dann ja dann frei, sowas habe ich halt vermisst ein bisschen im Kampf. Also, ja, ein bisschen mehr. Wobei ich auch im Vergleich dann sagen muss, unsere Star Wars Kämpfe, die ich dann im Vormittag hatte, die teilweise mit derselben Gegneranzahl, aber einem Spieler mehr stattgefunden haben, waren deutlich schneller. Waren schneller, obwohl sie dann noch diese taktische Komponente mit Vorteilen. Und wahrscheinlich dadurch auch bunter waren. Ja. Ja. Genau, das muss man natürlich jetzt mal hinkriegen. Also ist, ich bin gespannt, zur RPC soll der Quickstarter rauskommen, hat Uli Lindner gesagt. Mhm. Zur Spiel das Grundregelwerk und zwei Abenteuer. Zu Weihnachten oder erste Quartal der Weltenband. Und man hat schon dann noch quasi weitere Produkte, die noch nicht fertig in der Schublade liegen. Was, aber was ist denn jetzt mit dem Metaplot? Man hat ja gesagt, bestimmte Regionen werden halt ein bisschen vorangetrieben, aber so, dass man sie auch nicht quasi in 3 Jahren wieder bearbeitet, sondern vielleicht einfach andere Bereiche des Kontinents dann auch vorantreiben, weil gesagt wird, es muss nicht immer zwingend alle 5 Jahre, jetzt zum Beispiel unsere Zeit, da irgendwas passieren. Macht ja auch keinen Sinn, wenn da irgendwas Großes passiert ist, dass er nicht irgendwie 3 Monate später sagt, und das nächste Event. Ja. Es wird Zonen geben, die Metaplot-frei sind. Metaplot-freie Zonen. Fantazionist, übrigens sehr, sehr schön. Metaplot-freie Zonen. Und es wird auch weiße Flecke geben. Es wird gesagt, es gibt die Region. Ja, sowas finde ich prinzipiell. Name, zack. Mehr werden wir dazu nicht veröffentlichen. Es gibt einen Ring von 8 Burgen oder so. Eine der Burgen zum Beispiel wird auch gesagt. Ja, das ist auch so prinzipiell immer gut, wenn man auch wirklich noch betont, da Spieler, da kannst du selber kreativ. Ja, in den Regionen, wo wir gespielt haben, war halt nicht sehr viel Zivilisation, weil wir in den Orklanden waren, in der Thermark, was halt verwüstet ist, mehr oder weniger. Mhm. In der Nähe zu Zwirnger. Zwirnger ist quasi das Bollwerk, das die Dragorea, glaube ich, von den Orks schützt. Mhm. Die Thermark hat früher dazugehört, hat sich aber dann gesagt, nee, wir sind unabhängig. Fließt halt auch ein Fluss quasi genau zwischen den beiden Landen. Ja. Ist unabhängig geworden, wurde von den Orks überrannt und seitdem ist da halt irgendwie ja nichts. Ja. Also ich glaube schon, dass die Kundschaft da ist für Splittermond. Ja, also ich kann mir das durchaus vorstellen. Das ist, ich meine, wenn man DSA-Spieler so liest, dann gibt es halt unheimlich viele, die das Spiel lieben, aber trotzdem frustriert damit sind. Ja. Ich glaube schon, dass das bei vielen DSA-Lern oder Ex-DSA-Lern gut ankommen könnte. Ja. Und ja, wie gesagt, also das Kampfsystem klingt jetzt nicht so uninteressant. Ich würde einfach sagen, jeder, der interessiert ist, der Quickstarter wird auch online, glaube ich, verfügbar sein, hat Uli Lindner gesagt. Ja. Der sollte da dann mal nach der RPC einen Blick reinwerfen. Genau. Kann mehr als dass man es nicht spielt, kann auch nicht mehr rauskommen. Ja. Noch fix, weil wir es vorhin gar nicht erwähnt haben. Wir haben ja schön gesagt, es waren tolle Gäste da, haben aber irgendwie keinen. Gar nicht verraten, wer. Wir haben gar nicht verraten, wer. Robin Delors war da. Ach so. Ja, stimmt, das Wichtigste zuerst. Andreas Mehlhorn von der Dungeons-Lehrer-Redaktion. Wie konnte ich nur. ja, der einzige abfotografierte Ehrengast, mit dem ich gesprochen habe. Ja, Uli Linder und Chris Busse waren halt dementsprechend auch da, wenn sie den Workshop geleitet haben. Wenn man erstmal bei den Deutschen bleibt, Daniel Danzer, der derzeit bei Start Next Steam Noir Revolution ein Kartenspiel quasi finanziert, ist auch schon finanziert hat. Ja, Flyer habe ich auch mitgenommen. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur die Karten gesehen. Der ist irgendwie aber aus Österreich, das, ne? Also weil da jedenfalls steht da mal Planet Harry, das ist unser Wiener Spieleladen. Steht da, ja, das kann sein. Wen habe ich denn noch gesehen? Ja, ganz wichtig, Robin Delors, der quasi der große Stargast war, ja, der auch sein neues Rollenspiel Hillfolk vorgestellt hat. Das war auch über, nicht Startnext, sondern Kickstarter. Das war Kickstarter, genau. Hat auch 2 Workshops sogar geleitet, einmal Good Game Mastering am Samstag. Passend zu seinem Buch. Passend zu seinem Buch und einmal Zufallsprodukt Story am Sonntag. Da klingt zumindest der Titel gut. Da klingt der, genau. Das geht zumindest gut. Die Zeiten waren leider für die Workshops genau zeitgleich zu den Spielrunden. Das heißt, man musste sich entweder entscheiden für einen einstündigen Workshop oder die fünfstündige Spielrunde. Und auch die Vorstellrunde von Hilfog, die auf Englisch abgelaufen ist, war genau zwischen den Blöcken. Ja. Und dadurch auch war es halt die Entscheidung, nämlich nur die Vorstellungsrunde und Spiel an beiden anderen Blöcken nichts. Das ist ein bisschen... Ja. Und sonst war, glaube ich, noch John Kovalic da, der Dog Tower gezeichnet hat. Und viele Menschen, glaube ich, schon viele Munchkin-Sachen natürlich. Genau. Einige der Tassen sind auch von ihm, einige der Tassen. Genau, ich glaube zwei oder drei, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Aber ich habe nur Robin DeLaws gesehen, muss ich gestehen. Ja. Wo du das Buch erwähnst, ich habe noch Steff vom 3W20 WordPress-Blog getroffen, der unter anderem auch ein Impro-Spiel hatte im Gepäck. Ja, da gab es ja auch einen Workshop abends. Genau, der war aber nicht von ihm. Nee, der war vom Nordmännchen. Da war er quasi Nord. Selber enttäuscht, dass er nicht da war. Ja, nee, da soll aber auch gut gewesen sein, ja. Der Workshop. Das war auch einer meiner Überlegungen, ob ich da hingehe. Das stand aber bestimmt in Tallelorn. Hä? Da stand auch bestimmt in Tallelorn, dass der Workshop gut war. Ja, das stand, glaube ich, direkt von Nordmännchen. Achso, ja. Das, was ja nichts gegen das Tallelorn, aber das ist ja sozusagen geschmacklich in diese Richtung eingefärbt. Also würde das. Also, das Tallelorn bietet ja mit seinen fast 3000 Mitgliedern. Ein breites Spektrum von Rollenspielern. Jeden, der an einer friedlichen Koexistenz interessiert ist. Jeden, der an einer unfriedlichen Koexistenz interessiert ist. Übrigens auch. Das ist auch an einer friedlichen Koexistenz interessiert. Ja. Genau. Ich würde auch sagen, jeden, der an einer unfriedlichen Koexistenz interessiert ist, der kann zurzeit bei Aktionen Abenteuer auch gut unterkommen. Ich will nur sagen, da wird sich häufiger mal wieder gezopft. Ich habe das Gefühl, obwohl es insgesamt mehr Beiträge hat als das Tunnelon sogar, glaube ich, das Gefühl weniger geschrieben wird derzeit. Ja, derzeit auf jeden Fall. Ja. Oder überhaupt seit der Umbenennung von Blutschwerter. Ja, genau, das zu AA. Die Umbenennung war ein großer Bruch und dann jetzt haben neulich zwei der wichtigeren Moderatoren aufgehört und ihr eigenes Ding gemacht. Das war auch nochmal gefühlt ein Bruch. Also die großen Köpfe hinter dem Aktionenamt haben sich auch so ein bisschen zurückgezogen. Da muss man mal sehen, was daraus wird. Ja. Aber wie gesagt, ja, Hannover spielt 20 war auch aus Teilnehmersicht ein voller Erfolg, anscheinend auch für die Organisation. Ja, genau. Man kann nur hoffen und auch der Orga wünschen, dass es nächstes Jahr genauso weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nächstes Jahr bestimmt auch wieder da. So ist die Zeit zulässt. Sieht bei mir ähnlich aus. Ich kann ganz kurz erwähnen, dass es im Vorfeld gab es noch ein Interview mit Daniel Starnke bei System Matters über Con-Organisationen, wo es unter anderem um die Hannover Spielt ging, auch nicht uninteressant. Und DOP-TV war am Sonntag auf der Hannover Spielt und hat viel gemacht, werden wir beides verlinken. Da kann man dann auch mal ein bisschen Einblick gewinnen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich sag mal, bis nächstes Jahr in der Hoffnung, dass der Podcast auch so rechtzeitig erscheint, dass sich das gelohnt hat, das gesagt zu haben. Das hoffe ich auch. Alles klar. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.